Erster brauchen wir wieder Briefe für uns? Andere Leute brauchen Briefe von euch oder für euch. Zweiter, ihr seid unser Brief. Er steht in unseren Herzen. Alle Menschen kennen und lesen ihn. Dritter, ihr seid ein Brief von Christus. Wir haben ihn geschrieben. Er ist nicht mit Tinte geschrieben. Gott schrieb ihn mit seinem Geist. Er steht in euren Herzen. Vierter, wir vertrauen Gott durch Christus sehr. Fünfter, wir können das nicht allein tun. Unsere Kraft kommt von Gott. Sechster, Gott gibt uns Kraft für die neue Vereinbarung. Es geht um den Geist, nicht um Buchstaben. Buchstaben bringen den Tod. Der Geist gibt das Leben. Siebter, die alten Gesetze auf Stein brachten den Tod. Aber sie hatten viel Glanz. Das Gesicht von Moses leuchtete hell. Die Israeliten konnten ihn nicht ansehen. Aber der Glanz verging. Achter, die Arbeit mit dem Geist hat viel mehr Glanz. Neunter, die alte Arbeit brachte Strafe und hatte Glanz. Die neue Arbeit macht uns gerecht. Sie hat viel mehr Glanz. Zehnter, der alte Glanz ist jetzt klein. Der neue Glanz ist viel stärker. Elfter, das alte verging und war herrlich. Das neue bleibt und ist viel herrlicher. Zwölfter, wir haben diese Hoffnung. Deshalb reden wir ganz offen. Dreizehnter, wir sind nicht wie Moses. Er legte ein Tuch über sein Gesicht. Die Israeliten sollten das Ende vom Glanz nicht sehen. Vierzehnter, aber sie verstanden es nicht. Auch heute liegt ein Tuch über ihrem Denken. Sie lesen die alten Gesetze. Nur Christus nimmt das Tuch weg. Fünfzehnter, wenn sie Moses lesen, ist ihr Herz bedeckt. Sechzehnter, wenn ein Mensch zum Herrn kommt, verschwindet das Tuch. Siebzehnter, der Herr ist der Geist. Wo der Geist vom Herrn ist, da ist Freiheit. Achtzehnter, wir sehen den Glanz vom Herrn ohne Tuch. Wir werden dem Herrn immer ähnlicher. Sein Geist verändert uns mit viel Glanz.